Deutschlandfunk Soundcheck. Hier ist wieder der Soundcheck im Deutschlandfunk. Im Studio ist heute Günter Jansen und bis 3 Uhr spiele ich weiter Musik von Multi-Instrumentalisten, also von Musikern, die ihre Platten ganz alleine im Studio produzieren, ohne Band, vielleicht mal mit gelegentlichen Gastmusikern. Zu Beginn dieser zweiten Stunde eben typische 80er-Jahre-Musik. Damals ging es ja richtig los mit Drumcomputern. Auch Howard Jones hat immer ein solches künstliches Maschinenschlagzeug benutzt. Vorher programmierte Drum-Sequenzen. Dazu hat er aber immer alle möglichen Keyboards live dazugespielt. Eben einer seiner frühen Hits, What is Love, von 1983. Ich habe ihn seinerzeit auch mal live im Konzert gesehen. Auch da ist er ganz alleine als Musiker aufgetreten, mit ganz vielen Keyboards, Synthes, Klavier. Ich glaube nur, er hatte damals noch einen Tänzer mit dabei. Und nach Howard Jones mit Momus gleich noch einen englischen Allround-Musiker hinterher. Momus heißt eigentlich Nicholas Curry, auch er bedient sich ganz moderner Studiotechnik. Nach MIDI in den 80ern kamen in den 90ern immer mehr digitale Sampling-Techniken dazu. Momus hat das immer mit eingebaut in seine vielen Alben. Und wo beispielsweise bei Shaggy Otis vorher noch alle von ihm selbst gespielten Instrumente einzeln aufgeführt waren, da steht im CD-Beiheft zum Album Time Lord nur noch Written, Programmed, Produced and Engineered by Momus. When everyone could do just what they wanted to, sex was like a handshake between friends. But now that life and death and destiny are in you when you're next to me, tell me that you'll love me till the end. And tell me you'll be there if I ever find I've only got one kidney left. And tell me you'll be there when I've only got one eye. Say that you'll be there to care for me when a wheelchair is my chair. You'll be there upon the day I die. In lights and light, in the loudest of mouths, all we have is the loudest of mouths. Enlighten me to the loudest of mouths, all we have is the loudest of mouths. I keep my fingers crossed because I know the cost. This test for positivity implies. Still, I do this willingly because I want to know what I don't want to know. Unthinkable thoughts are thoughts we have to try. So tell me you'll be there when my head's on backwards and my skin is turning green. And tell me you'll be there when my brain is turned to glue. Tell me you'll still be my baby when my guts are on the floor. And when I'm paralytic, will you still be true? Nach Momus eben Schwefel, aufgenommen 1986, Fool for You, von der ersten Schwefelplatte der EP Schizophrenic Party. Schwefel, das ist Norbert Schwefel aus Mannheim. Bis heute aktiv als musikalischer Tausendsasser, Allround-Könner, Gitarre, Bass, Keyboards, dazu das Programmieren von allerlei Rhythmus und sonstigen Maschinen. Und wir bleiben in Deutschland, von Schwefel, Mannheim nach Köln zu Franz Kasper. Der hat vor kurzem sein Soloalbum The Freewheeling Franz Kasper aufgenommen. Alles alleine eingespielt, beziehungsweise auch teilweise programmiert. Auf einigen Stücken hat er manchmal Gastmusiker dabei. Hier allerdings nicht, alles er ganz alleine. One Circle Franz Kasper. Oh, Zweimal Köln hintereinander, ganz unterschiedliche Musik, aber beide Male ganz alleine eingespielt. Zuerst Franz Kasper von seinem Solo-Debüt, The Freewheeling Franz Kasper. Danach dann Yvonne Cornelius, die sich Niobe nennt. Vor kurzem erschien auch ihr Solo-Debüt, das Album Radioersatz. Daraus eben Troubles of Serial Life, mit ganz wenig Equipment aufgenommen. Die Alleinaufnehmerin Niobe verfügt hier natürlich nicht über die oder über alle technischen Möglichkeiten, die es heutzutage gibt, beziehungsweise noch nicht einmal über solche, die es schon in den 70er Jahren gab, als Brian Eno nach seiner Zeit bei Roxy Music Platte auf Platte aufnahm. Hier zum Beispiel gleich das Album Another Green World von 1975. Mehrere Stücke darauf hat er ganz alleine aufgenommen. Hier für Sombre Reptiles steht auf der Plattenhülle übersetzt: Brian Eno, Hammond Orgel, Gitarren, synthetische und peruanische Perkussion, elektrische Zutaten und künstliche Klänge. Alles Brian Eno. Brian Eno zu schnell braucht man nicht, langsam und korrekt. Thank you. Brian Eno von 1975, eben Sparkle Horse aus diesem Jahr. Sparkle Horse ist die Band von Mark Linkes aus den Vereinigten Staaten. Auf Platten bzw. CDs spielt er aber viele Instrumente selbst. Einige Stücke seines letzten Albums ganz im Alleingang. Eben auch das Titelstück der neuen Sparkle Horse, It's a Wonderful Life. Mark Linkes, Gesang und allerlei merkwürdige Instrumente, Optiken, Orchestron, Cembalin, das kenne ich. Das ist ein Tasteninstrument, eine Art Vorläufer für gesampelte Streicher und Sampler. Alles von Mark Linkes bzw. Sparkle Horse. Wieder nach England, Damon Gough alias Badly Drawn Boy. Auch so ein musikalischer Einzelgänger, Einzelkönner. Mitte 1999 erschien sein besonders, also 99 vorletztes Jahr erschien sein besonders von der britischen Kritik gefeiertes Debütalbum The Hour of Bewilderbeast. Zu den einzelnen, insgesamt 18 Stücken, ist immer die Besetzung angegeben. Hier bei Camping Next to Water steht Badly Drawn Boy, also der Damon Gough. Alle Vocals, Acoustic, Electric, Lead and Bass Guitars and Keyboards. Dazu noch Ian Smith Drums. Camping Next to Water. All the things I'm feeling, there's no one here to Die Instrumentalisten müssen ja nicht zwangsläufig virtuos sein, das heißt perfekt, was immer das heißt, auf mehreren Instrumenten, wie der, der gleich folgt. Nach Badly Drawn Boy, dessen Album im Jahr 2000 erschien, ich habe nochmal nachgeguckt, das konnte nicht stimmen, 1990 schon gar nicht, aber auch 1999 nicht, also The Hour of Bewilderbeast von Badly Drawn Boy aus dem Jahre 2000. Danach eben Vincent Gallo aus New York, der ist Schauspieler und Filmemacher und auch Musiker. Vor einigen Wochen erschien sein Soloalbum When. Er hat alles selbst gespielt, gesungen, produziert, ganz spartanisch aufgenommen, aber immer mit mehreren Spuren, mehreren Instrumenten. Eben aus diesem Album Yes, I'm Lonely von und mit Vincent Gallo. Ich darf nochmal an den Titel zu dieser Sendung erinnern, Einer für alles, Multi-Instrumentalisten im Studio. Und in diesem Zusammenhang darf dieser kleine Mann aus Minneapolis auf keinen Fall fehlen. Come here. Produced, arranged, composed and performed by Prince. Das steht hinten auf der Plattenhülle zu seinem zweiten Album Dirty Mind, eben daraus Uptown. Nur bei zwei Liedern gibt es Gastmusiker. Prince ist mit der allertypischste Multiinstrumentalist überhaupt. Gitarre, Bass, Keyboards, Schlagzeug oder Drums programmieren, alles kein Problem. Auch später, als er seine Bands hatte, The Revolution oder die New Power Generation, hat Prince auf einigen Alben vieles selbst eingespielt und er wurde so für viele zum Vorbild, ganz alleine mit Instrumenten und mit Hilfe moderner Studiotechnik aufzunehmen. Vorhin war Paul McCartney noch im Fernsehen zu sehen. Er sagte etwas zum Tode seines Freundes George Harrison, der gestern an Krebs gestorben ist. Als kurz nach dem Split der Beatles Harrison seine Dreifach-LP All Things Must Pass herausbrachte, opulent produziert von Phil Spector und mit mehreren Hits sehr erfolgreich, My Sweet Lord natürlich an erster Stelle, aber auch Isn't It a Pity, da spielte McCartney seine erste Solo-LP nach den Beatles ganz im Alleingang ein. Alles von ihm, Klavier, Bass, Gitarre, Schlagzeug, Maybe I'm Amazed. Baby, I'm amazed the way you one cause my mind is fading. And everywhere I look there's a dead end waiting. Temperatures dropping at the rotten oasis, stealing kisses from the leprous faces. Heads are hanging from the garbage man trees. Mouthwash, jukebox, gasoline. Pistols are pointing at a poor man's pockets. Smiling eyes ripping out of his sockets. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut. On the sympathy crutches, discount orgies on the dropout buses, hitching a ride with the bleeding noses, coming to town with the briefcase blues. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Einmal zwei ganz berühmte Alleskönner hintereinander. Nach Paul McCartney eben der Amerikaner Beck Hansen oder einfach nur Beck. Devil's Haircut aus seinem zweiten Album O'Delay von 96. Beck spielt auf diesem Album in Englisch Acoustic Guitar, Slide Guitar, Electric Guitar, Vocals, Harmonica, Bass, Drums, Percussion, Analog Keyboards, Electric Piano, Clavinet, Organ and Celeste. Und ganz bis zum Schluss jetzt noch etwas vom vielleicht berühmtesten Alleinaufnehmer aller Zeiten mit seinem Debüt Tubular Bells. Mike Oldfield als Multi-Instrumentalist par excellence. Dieses Album war die erste Platte auf dem neu gegründeten Virgin-Label des Engländers Richard Branson. Und auch für Branson war es ja ein absoluter Glücksfall, nicht nur für Oldfield selbst. Tubular Bells war 3 Jahre lang immer ganz oben in den britischen LP-Hitparaden. Hier ein kleiner Ausschnitt daraus, denn das ganze Album, das würde, glaube ich, so gute 40 Minuten dauern. Mit 5 Minuten Mike Oldfield geht dieser Soundcheck zum Thema Multi-Instrumentalisten zu Ende. Im Studio war Günther Jansen. Ich wünsche eine gute Nacht. Tschüss, bis bald. Thank you. Distorted guitars.